Freiheit von Kuba. Die Rumba, oi tanzt men dort schön. Oi Senoritas, keine dicken Runde. Dachte ich, es kann bleiben, du a weil. Dachte ich, es ist können da so sündig. Sie drehen sich in dem Loch im Style. Nun bin ich mir gewesen in Kuba. In die Atmosphäre ist gibt der Prach. Ach, viel Jubel mit sein Tuba. Hab ich dort verbracht. Ich leg auf Athena vor Manana, weil mir gefällt Miami Beach. Ihr tanzt im Rumba wie in Old Havana. Hab ich du in Miami Beach. Ai, ai, ai, ai. Mir noch zu weir. Ai, ai, ai, ai, über Wald zu a Teichula gibt's, weil sie war dort auf mir. Atmosphäre ist gibt der Pracht, ach, für die Jubel mit sein Tuba. Hab ich dort verbracht. Ich lege Patena vor Manana, weil mir gefällt Miami Beach. Getanzt im Rumba wie in Old Havana, hab ich du in Miami Beach. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, in der Sky, ich wollt ihr fliegen, weil es sich mir noch zu weird. Ay, ay, ay, ay, über Wald zu a Teichula gibt's, weil sie war dort auf mir.